Abschnitt 61 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Tote Matrosen stehen vor Gericht. Die öffentlichen Verhandlungen vor dem Seeamt sind gar so öffentlich nicht. Ein Hamburger Kollege, den ich danach fragte, wo das Seeamt sei, erklärte mir, er müsse sich in seiner Redaktion erkundigen. Dann telefonierte er mir, es sei in der Seewarte. Das deckte sich mit der Aussage des inzwischen von mir interpellierten Hotelportiers, der seinerseits von einem Schutzmann erfahren hatte, es sei irgendwo in St. Pauli. Aber von der Seewarte wies man mich auf den gegenüberliegenden Hügel, ins Seemannsheim. Dort sind Matrosen, die sich anheuern lassen. Und einer wusste, dass die Verhandlungen des Seeamts im Seemannsamt sind. Das ist wieder etwas anderes. Also zurück aus St. Pauli in die Admiralitätsstraße. Im Seemannsamt hängen handgeschriebene, hektografierte, lithografierte und gedruckte Kundmachungen. Sie beziehen sich auf Strandgut, das geborgen und beim Strandamt abgegeben worden ist. Boote, Säcke, Balken, Anker, Schutenhaken, Benzinfässer, Pfähle. Auch die Kenntlichmachung unterschiedlicher Wracks und der angelegten Hebefahrzeuge ist angeschlagen, damit der Steuermann wisse, wie er bei Tag und bei Nacht auszuweichen habe. Und Todeserklärungen vermisster Matrosen. Wo die Verhandlungen des Seeamts sind, erfahre ich auch nicht gleich. Endlich weist mich ein Wachtmeister in den zweiten Stock. Auf dem Korridor warten drei oder vier Leute und an der Tür des Zimmers, vor dem sie sitzen, ist angeschlagen, welche Verhandlungen heute sind. Ich trete ein, zum Erstaunen des Gerichtshofes, das sich zu Verdachtsmomenten erhöht, als ich anfange, mir Notizen zu machen. Aber die Verhandlung ist öffentlich. Es handelt sich um den Tod des Matrosen Bentfeld vom Dampfer Scheer der Hugo Stinnes AG für Seeschifffahrt und Überseehandel. Dieses Schiff fuhr am 15. Mai 1924 von Ostasien kommend im Tau des Schleppers Geestemünde in den Bremer Hafen ein, um den ihm zugewiesenen Liegeplatz einzunehmen. Hierbei hatte sich die Schlepptrosse an den Backbordanker festgehakt und der 23-jährige Matrose Richard Bentfeld aus Benzloh ging außenbords, die Trosse zu klaren. Dadurch, dass Bewegung in den Patentanker kam, schlugen die Flügel herum und einer drückte den Kopf des Matrosen so heftig gegen die Bordwand, dass der Mann einen Blutsturz erlitt. Wenige Minuten später war er tot. Zuerst wird der Kapitän vernommen. Er gibt die Personalien ab. Christian Georg Heinz Klaus Maria Höltring, 38 Jahre alt und so weiter. Dann schwört er bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, nichts als die Wahrheit, die reine, lautere Wahrheit zu sagen, nichts zu verschweigen und nichts hinzuzufügen, so wahr ihm Gott helfe. Der Direktor des Seeamtes, der den Verhandlungsvorsitz führt, ein Herr in Frack und schwarzer Binde, neben dem die vier Beisitzer wie Schiffskapitäne aussehen und es auch sind, fragt den Zeugen, »Haben Sie den Vorfall gesehen?« »Nein, ich war auf der Brücke. Ich kam erst hinunter, als der Mann schon an Bord lag.« »Wie lag der Anker?« »Er hing etwas aus der Klüse.« »Können Sie uns das aufzeichnen?« Der Kapitän skizziert die Situation. Bentfeld hatte sich rittlings auf den Anker gesetzt und als dieser sich drehte, wurde er an die Bordwand geschlagen. So blieb er im Reitsitz auf dem Anker, als er schon Blut spie und vielleicht schon tot war. Man schlang ihm ein Tau um den Leib und zog ihn aufs Deck. »Wen trifft die Schuld Ihrer Ansicht nach?« »Keinen. Wir waren 8 Monate auf See gewesen und Bentfeld war immer einer der arbeitswilligsten Matrosen. Niemand hat ihm Befehl gegeben. Er war eben ein eifriger Seemann. Solche Leute findet man heutzutage selten. Schade um den Mann.« Die Beisitzer nicken. »Schade um den Mann. 8 Monate Fahrt, Gefahren, Ostasien, endlich im Hafen. Da dreht sich der Anker und schlägt ihn tot. Solche Leute findet man heutzutage selten.« Der zweite Offizier wird vereidigt, Wilhelm Hannes Matthias Eiben, 28 Jahre alt. Er war zur Unfallzeit am Vordersteven und hat gesehen, dass das Schlepptau um den Anker verwickelt war. Aber er hat dem Benfeld keinen Befehl gegeben, hinunterzuklettern. Der Reichskommissar, ein alter Vizeadmiral, auch in Frack und schwarzer Binde, mischt sich in die Verhandlung. Sie sollten eben sofort mit einer Starke das Seil lösen lassen. Ich will Ihnen das nur sagen, damit Sie nächstes Mal wissen, was Sie zu tun haben. Der Zimmermann Thias wird vernommen. Er gibt seine Personalien an. Heinrich Thias, 22 Jahre alt. Vorsitzender, unterbrechend. Haben Sie denn sonst keinen Taufnamen? Zeuge, jawohl, Heinrich Eduard Wilhelm Georg Otto Peter Annemarie Thias. Vorsitzender, sprechen Sie mir die Eidesformel nach. Ich schwöre, Zeuge, ich schwöre. Vorsitzender, bei Gott dem Allmächtigen. Zeuge, ich glaube nicht an Gott. Vorsitzender, dann lassen Sie ihn weg. Dass ich nichts als die Wahrheit. Zeuge, dass ich nichts als die Wahrheit. Aber auch er kann nicht aussagen, ob Benfeld den Befehl bekommen habe, außenbords zu steigen. Nachdem der Schiffsarzt angegeben, dass Bruch der Schädelbasis den Tod herbeigeführt habe, zieht sich der Gerichtshof zur Beratung zurück. Nach 5 Minuten verkündet der Vorsitzende: Der Matrose Richard Benfeld ist am 15. Mai 1924 im Hafen von Bremen auf dem Dampfer Scheer dadurch tödlich verunglückt, dass er mit dem Kopf zwischen Ankerflügel und Bordwand gequetscht wurde. Es trifft niemand ein Verschulden an dem Vorfall. Man geht ohne Pause in die nächste Verhandlung ein. Der am 14. Januar 1906 in Finkenwerder geborene Karl Meyer, Matrose auf dem Heringslogger Marie, Klammer auf, Eigentum der Kieler Hochseefischerei AG, Klammer zu, ist am 9. April 1924 gegen 11 Uhr nachts im Altonaer Fischereihafen über Bord gefallen und ertrunken. Von der Besatzung hat niemand den Unfall gesehen, weil Meyer sich allein an Bord befunden hat. Als Zeuge wird der Oberwachtmeister der SIPO gerufen, ein sehr junger Mann, der an jenem Abend am Kai Dienst hatte und auf der Marie einen Matrosen bemerkte, der den Steuerbordfeuerturm hinaufkletterte und hierbei in die Elbe fiel. Ich verständigte sofort die Hafenpolizei, die mit Dienstbarkasse und Totenangel herbeikam und nach einer Stunde den Leichnam aus dem Wasser fischte. Der Arzt stellte den Tod fest. Vorsitzender: Wie haben Sie sich das erklärt, dass der Mann auf den Feuerturm des Schiffes kletterte? Zeuge: Dort wird der Kajütenschlüssel versteckt, damit ihn die Leute holen können, wenn sie nachts nach Hause kommen. Vorsitzender: Und woher wussten Sie, dass der Mann betrunken war? Zeuge: Das weiß ich gar nicht. Vorsitzender: Aber es steht hier in dem Protokoll, dass Sie das angegeben haben. Zeuge: Ein Hafenwächter hat mir das erzählt. Es wird festgestellt, dass der als Zeuge vorgeladene Wachtmann nicht erschienen ist. Das Seeamt vertagt die Verhandlung mit dem Beschluss, den Führer und einen Matrosen der Marie als Zeugen vorzuladen. Der nächste Fall wird vorgenommen. Matrose Peter Paul Hans Bekinger ist am 20. Mai von einem herabfallenden Kranhaken bei Steinwerder getötet worden. Ich packe meine Notizen zusammen und gehe. Ein Mann macht sich an mich heran. Nichts Besonderes, was? Oh, mich hat es schon interessiert. Oh, das war heute nichts. Tod von Matrosen im Hafen. Das kommt jeden Tag vor. 3-mal in der Woche wird solches Zeug verhandelt. Sie hätten vorige Woche da sein sollen. Da war ein Schiffszusammenstoß mit 10 Millionen Mark Materialschaden. Oh, das war interessant. Es wurden 80 Zeugen vernommen. Aber wegen eines Matrosen kann man doch nicht so viel hermachen. Ende von Abschnitt 61.